Erster Mose fragte, was ist, wenn sie mir nicht glauben? Vielleicht sagen sie, Gott ist dir nicht erschienen. Zweiter Gott fragte ihn, was hast du in der Hand? Mose antwortete, einen Stab. Dritter Gott sagte, wirf ihn auf den Boden. Der Stab wurde eine Schlange. Mose lief weg. Vierter Gott sagte, greif die Schlange am Schwanz. Mose tat es. Die Schlange wurde wieder ein Stab. Fünfter Gott sagte, so glauben Sie mir. Ich bin der Gott Ihrer Väter. Sechster Gott sagte, steck deine Hand in deine Tasche. Mose tat es. Die Hand wurde weiß und krank. Siebter Gott sagte, steck die Hand wieder in die Tasche. Die Hand wurde wieder gesund. Achter Gott sagte, wenn Sie dem ersten Zeichen nicht glauben, glauben Sie dem zweiten. Neunter, wenn Sie beiden nicht glauben, nimm Wasser aus dem Nil. Es wird auf dem Boden zu Blut. Zehnter Mose sagte zu Gott, ich kann nicht gut reden. Meine Sprache ist schwer. Elfter Gott fragte, wer hat den Mund gemacht? Wer macht Menschen stumm oder blind? Ich bin es. Zwölfter, geh jetzt los. Ich helfe dir beim Reden. Ich sage dir, was du sagen sollst. Dreizehnter Mose sagte, bitte hier, sende einen anderen Mann. Vierzehnter Gott wurde wütend auf Mose. Er sagte, dein Bruder Aaron kann gut reden. Er kommt dir entgegen. Fünfzehnter, du sprichst mit ihm. Ich helfe euch beiden beim Reden. Ich zeige euch, was ihr tun sollt. Sechzehnter, er spricht für dich zum Volk. Er ist dein Mund. Du bist für ihn wie Gott. Siebzehnter, nimm diesen Stab in deine Hand. Damit machst du die Wunder. Achtzehnter, Mose ging zu Jethro zurück. Er wollte zu seiner Familie nach Ägypten. Jethro sagte, geh in Frieden. Neunzehnter Gott sagte zu Mose, geh zurück nach Ägypten. Deine Feinde sind alle tot. Zwanzigster Mose nahm seine Frau und Söhne auf einen Esel. Er nahm den Stab Gottes mit. Einundzwanzigster Gott sagte, zeig dem Pharao alle Wunder. Ich mache sein Herz hart. Er lässt das Volk nicht gehen. 22. sagt zum Pharao, so spricht Gott, Israel ist mein erster Sohn. 23. lass meinen Sohn gehen. Wenn du Nein sagst, töte ich deinen ersten Sohn. 24. auf dem Weg zum Übernachten wollte Gott Mose töten. 25. Zippora nahm einen scharfen Stein. Sie beschnitt ihren Sohn. Sie berührte Mose damit. 26. da ließ Gott ihn in Ruhe. Sie sprach über die Beschneidung. 27. Gott sagte zu Aaron, geh Mose in der Wüste entgegen. Aaron traf Mose und küsste ihn. 28. Mose erzählte Aaron alles. Er sprach über Gottes Worte und die Wunder. 29. Mose und Aaron riefen alle Anführer von Israel zusammen. 30. Aaron sagte alle Worte von Gott. Mose tat die Wunder vor dem Volk. 31. Das Volk glaubte ihnen. Sie hörten, dass Gott ihnen hilft. Sie knieten nieder und beteten.